Das sind diejenigen, die das Irregehen um die Rechtleitung erkauft haben. Doch hat ihr Handel keinen Gewinn gebracht, und sie sind nicht rechtgeleitet.